Lektion 5 A1 1 Ziehen Sie nun die Schultern hoch, bitte. 2 Bitte krempeln Sie die Ärmel Ihres Pullovers hoch. 3 Bitte einmal den Arm leicht anheben und gerade lassen. 4 Drehen Sie bitte Ihren Kopf von rechts nach links. 5 Stemmen Sie bitte mal die Arme in die Hüfte. 6 Atmen Sie bitte tief in den Bauch ein und wieder aus. 7 Könnten Sie versuchen, einige Male zu husten? 8 Ich halte jetzt Ihr Bein und Sie spannen die Muskulatur an. 9 Wenn Sie sich bitte auf die Untersuchungsliege setzen würden. 10 Stellen Sie sich bitte breitbeinig hin.